50 plus. Die Sendung für junge Alte und alte Junge. Lokales, Kultur und Sport. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Das war ja schon heftig am letzten Donnerstag, aber jetzt sind die Spuren von Friederike zumindest hier bei uns in Krefeld ja fast beseitigt. Hoffen wir, dass wir jetzt verschont bleiben von solch heftigen Winterstürmen. Ich bin Rolf Rangen und wünsche einen schönen guten Abend hier bei 55 plus der ersten Ausgabe Ihres Magazins im Jahre 2018. I want to break free. Kamen, Krefelds Jecke sahen sie und haben sie dann sofort in ihr karnevalistisches Herz geschlossen. Sabine die Zweite und René den Ersten. Krefelds neues Prinzenpaar 2018, die kommen natürlich auch noch hier in unserer heutigen Ausgabe von 55 plus vor. Aber wir lernen zuerst einmal einen Minister kennen. Wolfgang Röttges heißt er. Er arbeitet im Landhaus Maria Schutz in Trar. Das ist eine Senioreneinrichtung der Caritas hier in Krefeld. Und er hat es erlebt, dass während einer Gartenparty das eigene Leben zumindest für eine gewisse Zeit total umgekrempelt wird. Wir hatten im Sommer eine Gartenfete gehabt und da hatte der jetzige Prinz gefragt, hör mal Jungs, wenn ich das schaffe, Prinz zu werden, hättet ihr Lust? Ja, und da haben wir gesagt, ja, haben wir schon Lust für. Und dann waren wir wohl recht viele Leute und da hat er dann gesagt, ja, das macht nichts. Dann machen wir halt die glorreichen Sieben daraus und dann müssen wir gucken, dass wir das durchkriegen. Und das hat er geschafft. Das Prinzenpaar und auch das närrische Kabinett, das sind allesamt Mitglieder der Karnevalsgesellschaft Rosa Jecken. Und noch was Superlatives: mit einer Ministerin und 6 Ministern ist es wohl zahlenmäßig das größte Kabinett, das es jemals im Krefelder Karneval gegeben hat. Kollegin Sonja Borkow, die hat dem närrischen Kabinettsmitglied Wolfgang Röttges noch mehr Ministergeheimnisse entlockt. Ich Haben Sie denn Ihre Ministerkappe immer dabei für spontane Einsätze? Nee, weil die Einsätze, die sind alle geplant. Dann haben wir das wirklich dann nur, wenn wir den Auftritt haben, dass wir uns dann vorher zu Hause umziehen. Und wir haben einen eigenen Bus für den Minister und dann werden wir alle eingesammelt und fahren dann zu den Veranstaltungen hin. Jetzt haben Sie ja schon einige Veranstaltungen hinter sich. Was haben Sie da schon Tolles erlebt? Das muss man einfach mal gesehen haben. Wenn man da reinkommt und aufzieht und wenn die Leute sich freuen und jubeln und alles und wir dann auch unseren Vortrag halten können und das ist einfach nur spitze. Wunderbar. Jetzt sind Sie ja auch für ein bestimmtes Gebiet zuständig. Jeder Minister hat ja wie im richtigen Kabinett seine Aufgabe. Sie sind zuständig für? Dr. Schromm und Pulverkes. Das heißt, ich muss gucken, dass die Truppe für den Tag danach und so oder vielleicht auch zwischendurch fit bleibt. Ich habe immer Aspirin dabei, ich habe was gegen Magen, gegen Sodbrennen und sowas dabei. Und am Anfang hatte ich auch immer Blasenpflaster dabei. Mit den neuen Schuhen, wenn man da viel rumrennt, kann das schon passieren. Aber die Schuhe sind mittlerweile schon so eingelaufen, dass ich das nicht mehr mitnehmen brauche. Und haben Sie denn sonst noch Tipps für uns normale Jacken, was wir tun können, um fit durch die Session zu kommen? Das müsste eigentlich jeder für sich selber wissen. Aber ich sag mal so, viel schlafen und gut essen. Und dann müsste das eigentlich schon funktionieren und Spaß dran haben. Ich denke, das ist das Beste. Ja. Das Motto kommt ja wohl auch richtig gut an. Sie verraten mir das nochmal? Unser Motto ist Fastelovend First. Und das kommt daher, weil einige Despoten dieser Welt so total rumspinnen. Und einer meint American First. Da haben wir gesagt, wir machen da mal Fastelovend First. Wir wollen den Leuten Freude und Glück bescheren. Und darum haben wir dieses Thema gewählt. Das scheint ja auch zu klappen. Wie man das so hört, kommen Sie ja überall gut an. Ja. Üben Sie denn auch heimlich oder haben Sie es vorher getan, die richtigen Hellau-Rufe? Das ist nur in St. Tönis, da manchmal ein Klappertüt und in Hülsbredlog und sonst ist immer alles Hellau. Das ist eigentlich ganz einfach. Logisch, dass wir den Minister für Pöverchen und Doktormittel im närrischen Kabinett von Sabino und René in Krefeld noch eine tolle Session wünschen. Natürlich auch seiner Kollegin im Kabinett und seinen 6 Ministerkollegen. Mit Tüte-Bänge aus Plastikbecher, et Bierszimmerwärm. Tanze mir ob de Dächer und nur uns der Sonne ob Yang an. Besser uns und die Sonne, Mond und Sterne. Mein Gitter und den Stimmen sind die schönste Sinfonie. Wir fliegen in Level, da zählt uns zusammen. Vergesse mal nie. Als Träume nur Zukunftsmusik wurde, jeder Tag Revolution. Im Aulin, Rihanna war blöd, wir leben unsere Traum. Wir führen ein Level, das hält uns zusammen. Das wird niemals feiern. Wir vieren das Level, das hält uns zusammen, das wird uns keiner nehmen. Wir feiern das Leben, das zählt uns zusammen, das wird uns keiner nehmen. Wir feiern das Leben, das wird niemand feiern. Ihr Lieblingsmagazin auf dieser Welle stellt sie vor, die wahren Stars des Krefelder Karnevals in der Session 2018. Und das sind ohne Zweifel Prinzessin Sabine die Zweite und Prinz René der Erste. Warum das so ist, das wird schnell klar, wenn man die beiden live erlebt hat auf einer der zahlreichen närrischen Bühnen in Krefeld. Ich hatte Gelegenheit, die beiden kennenzulernen nach ihrer glanzvollen Proklamation im Seidenweberhaus. Ich habe hier die Ehre, zwischen Sabine der Zweiten und René dem Ersten stehen zu dürfen. Erstmal herzlichen Glückwunsch und jetzt mal ehrlich, Prinzessin, ist so ein Auftakt einer Session eigentlich noch zu toppen? Ich hoffe es. Ich hoffe, das war erst der Anfang von einer wirklich lustigen, spaßigen Zeit. Prinz René, ich hatte, als ich ein Foto sah, die Sorge, dass so ein grüner Bart und das Ornat sich irgendwie beißt. Ist aber nicht so. Ist nicht so, nein. Ich glaube, ich fühle mich auch sauwohl in dem Ding und ich bin jetzt angekommen und wir sind angekommen und wir freuen uns jetzt auf eine tolle Session und einen Rosenmontag im Sonnenschein. Ich bin richtig heiß wie Frittenfett. Wir freuen uns auf die Seele und da geht's jetzt richtig ab. Also mir haben zwei Dinge unheimlich gut gefallen. Eure 11 Merksätze für die Narren in Krefeld, ich sag's mal so. Und die eine Geschichte mit dem Affenhaus und der Etage für die AfD. Ich habe da nur Sorge, wenn das gemacht wird, Prinzessin, dass der Tierschutzverein sich beschwert und sagt, das geht nicht. Ja, da können Sie recht haben. Das wird mit Sicherheit passieren. Aber ich denke mir, da müssen wir alle ein bisschen Platz schaffen, denn die Reichsbürger werden wir da auch noch reinstecken. Okay, und das werden immer mehr, habe ich mir sagen lassen. Eigentlich unverständlich. Aber das Motto passt auch, Fastelovend First. Seid ihr auf die Idee gekommen? Ja, wir sind selber auf die Idee gekommen und haben das dann auch direkt dem Komitee Krefelder Karneval angetragen und die waren auch direkt damit einverstanden. Das ist wunderbar. Was kann man euch jetzt noch wünschen für die nächsten Wochen? Ja, auf jeden Fall einen Rosenmontag im Sonnenschein. Das ist ganz wichtig. Und dass alle zusammenhalten unter der Narrenkappe. Da gab es doch auch so eine Geschichte, die Sie während der Proklamation vorgetragen haben. Ja, richtig, genau. Das ist, man kennt die Zahl 11 als die magische Zahl des Karnevals. Und die steht halt für die Gemeinschaft unter einer Narrenkappe. Und da wünsche ich dem Prinzen natürlich auch alles erdenklich Gute für die nächsten Wochen. Ja, und einen Rosenmontagszug, der alle Ketten sprengt. Jawohl, das hoffen wir auch. Und ich hoffe, ganz, ganz viele Hörer von der Welle Niederrhein am Rosenmontag im Sonnenschein an den Straßen begrüßen zu können. Und wir freuen uns tierisch auf euch. Dankeschön. Okay. Alles klar, ich bedanke mich bei euch. Noch eine schöne Nacht, ja, und eine tolle Session. Danke. Dankeschön, schön Fastelovend. Ja, das war sie also, die herzliche Einladung des Prinzen zum Rosenmontagszug zu kommen nach Krefeld. Aber bitte aufpassen, denn der Zugweg hat sich an einigen Stellen geändert, zum Beispiel auf dem Ostwall. Da geht's nicht mehr nur bis zum Südwall, sondern der Zug bewegt sich mehr zum Bahnhof hin bis zur Hansastraße. Und auf der Hansastraße, da gibt's eine riesige Zugerwartungsparty. Und wenn Sie dorthin kommen, dann können Sie nicht nur das Prinzenpaar und die Prinzengarde mehr oder weniger hautnah erleben, sondern da gibt es auch eine Zugerwartungsparty und ich habe die große Freude, Ihnen dann den Krefelder Rosenmontagszug 2018 ein bisschen näher vorstellen zu dürfen. Also, wenn Sie richtig Stimmung erleben möchten, einfach zur Caritas kommen auf die Hansastraße am Rosenmontag 2018 in Krefeld. Übrigens nur zur Info. Den Prinzen René, den kann man auch erkennen, wenn er nicht gerade sein Prinzen-Outfit angezogen hat, nämlich an seinem grün gefärbten, ursprünglich grauen Bart. Und Stimmung pur gibt's nicht nur in Köln, sondern hier bei uns gibt's echt krefeldsche Jungs. Die machen seit ein paar Jahren eine Riesenshow auf allen Karnevalsbühnen. Jeck United nennen sie sich. Volker Diefes ist der Frontman und hier ist ihr neuster Streich. La, la, la, la. Dann wird der Schalter umgelegt. wollen wir lustig sein. 5, 4, 3, 2, 1. Wer du bist und was du hast, Hauptsache wir haben Spaß, ob Engel oder Teufelchen. 5, 4, 3, 2, 1. Ob du schwarz bist oder weiß, ob es kalt ist oder heiß, das alles ist uns scheißegal. 5, 4, 3, 2, 1. Wir machen uns natürlich hier in der Redaktion von 55 plus regelmäßig Gedanken, was machen wir eigentlich in der nächsten Sendung? Dann durchstöbern wir alle möglichen Publikationen und da ist uns in einer der letzten Redaktionssitzungen das neue Programm vom Werkhaus in die Hände gefallen. Und meine Kollegin Gabriele Krämer, die hat da einen Workshop, einen Kurs entdeckt unter der Headline Klassisches Ballett für Leute ab 50. Ihr Angebot, sie zu begleiten zu diesem Kurs, das habe ich dankend abgelehnt, weil ich einfach weiß, dass mir Ballettschuhe und Tütü überhaupt nicht zu Gesicht stehen. Aber Gabriele Krämer hat sich alleine auf den Weg ins Werkhaus gemacht. Ja, das war eine ganz interessante Erfahrung, die ich da gemacht habe. Natürlich war das jetzt nicht mit ausgesprochenen Ballettschuhen, die vorne die Plättchen drin haben. Also es ist kein Spitzentanz. Der Schwerpunkt liegt mehr so auf der Körperbeherrschung. Und ich habe da sogar einiges Neue über meine Muskulatur erfahren. Und vor allen Dingen die Bewegung dann auch zur Musik fand ich persönlich eine sehr interessante Erfahrung. Ich glaube schon, dass gerade klassisches Ballett und Leistungssport sogar viel miteinander zu tun haben wegen der körperlichen Beanspruchung. Kann es da nicht sein, dass klassisches Ballett für Menschen über 50 nicht das falsche Fitnessprogramm ist? Das hatte ich ja bisher auch gedacht. Natürlich, wenn man wirklich da jetzt super Leistungen erbringen will, um hinterher auf die Bühne zu gehen oder es vorzuführen, dann mag das wohl sein, das ist klar. Aber etwas für seinen Körper zu tun und für die Körperbeherrschung, das kann ja eigentlich nie schaden. Das stimmt schon. Bewegung, die tut ja in jedem Alter Not. Wie viele in Anführungszeichen Nachwuchstänzerinnen und Tänzer haben sich denn zur Teilnahme an diesem Workshop animieren lassen? Leider waren es heute nur 3 Damen und normalerweise sind es wohl schon etwas mehr. Insgesamt ist es aber ohnehin auf maximal 10 begrenzt, weil der Raum sonst nicht groß genug ist. Es gibt da also in der Tat eine Spiegelwand und diese typischen Ballettstangen und die Trainerin, die Dozentin, die macht auch einzelne Unterweisungen, sprich zeigt genau, welche Muskulatur man denn wie anspannen sollte, damit die Übung A richtig ist und B auch nicht unnötig auf die Gelenke geht. Jetzt lese ich hier im aktuellen Veranstaltungskalender vom Werkhaus in Krefeld, dass dieser Workshop klassisches Ballett in verschiedenen Kategorien angeboten wird. Da gibt es das Level 1, da hast du, Gabi, heute auch reingeschnuppert. Darin werden Grundlagen des klassischen Balletts vermittelt und der Workshop richtet sich an die Generation 50+. Dann gibt es ein Level 2 für Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die schon in jungen Jahren getanzt haben und wieder einsteigen möchten in die Ballettszene. Und es gibt sogar ein drittes Level und das richtet sich an Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die bereits über Tanzerfahrung verfügen und die Grundlagen schon beherrschen. Das sind dann unterschiedliche Kurse, wobei, wie ich von der Dozentin hörte, es auch eine sogenannte Sommerakademie gibt, also in den Sommerferien, die dann keineswegs nur für Schüler oder Jugendliche ist, sondern auch für die Erwachsenen, die eben in den Ferien zu Hause geblieben sind. Und dort wird, weil mir das dann auch nicht klar war, wie du schon sagst, verschiedene Levels in einem Kurs, da wird dann binnendifferenziert, das heißt, die Dozentin stellt unterschiedliche Aufgaben für die entsprechenden Fortgeschrittenen oder Anfänger oder was auch immer. Und Hast du morgen Muskelkater? Ich befürchte, ja. Und genau an dieser Stelle danke ich erst einmal meiner Kollegin Gabriele Grämer für den Bericht, weil ich möchte nämlich nicht, dass ihre Stimmbänder genauso ein wenig überbeansprucht werden wie ihre Gelenke und ihre Muskeln beim Selbstversuch in Sachen klassisches Ballett im Werkhaus Krefeld. Wir hören natürlich gleich noch die Dozentin selbst, die über ihren Workshop natürlich am meisten und am besten Bescheid weiß. Plus. Die Sendung für junge Alte und alte Junge. Lokales, Kultur und Sport. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Zweites Thema heute in 55 plus ist der Workshop im Werkhaus Krefeld auf der Bücherstraße unter dem Titel Klassisches Ballett. Und meine Kollegin Gabriele Krämer, die ist schon fast infiziert von dem Bacillus Klassisches Ballett. Die Tanzdozentin Lisa Monique Mohen, die vermittelt im Werkhaus die Grundbegriffe des klassischen Balletts und richtet sich vor allen Dingen dabei auch an die Generation 50 plus. Vielleicht stehen deshalb Spitzentanz und Balletteux nicht auf dem Lehrplan von Lisa Monique Mohn. Außerdem hört man ja immer wieder, dass man gerade die klassische Ballettausbildung ganz, ganz jung anfangen sollte. Ja, die Liebe zum Tanz, die geht ja immer. Und ich sag mal, Ü50 ist ja auch einfach nur eine Zahl und nicht unbedingt eine Abschreckung. Jeder, der gerne tanzen möchte, vielleicht als Kind tanzen wollte, aber nicht die Möglichkeit hatte, möchte ich damit gerne natürlich auch die Möglichkeit geben, seinem Herzenswunsch als Kind nochmal nachzukommen. Und ist natürlich auch gut für den Körper. Die Frage ist ja, unterscheidet sich der Unterricht für Kinder oder auch jüngere Erwachsene von dem, was sie jetzt hier in dieser Gruppe Ü50 machen? Ja, es unterscheidet sich tatsächlich. Und zwar für die Ü50-Gruppe gehe ich natürlich eher auf Stabilisation aus. Heißt also, dass die ihre Füße richtig stabilisieren können, den Rücken richtig halten können, damit der Alltag einfacher wird. Sozusagen, dass auch ein Rundrücken oder ein Hohlrücken oder ein Krummrücken sozusagen ausgebessert werden kann, damit auch später vielleicht auch kein Krückstock mehr notwendig ist. Wie sieht es mit den Gelenken aus? Werden die nicht gerade beim Balletttanz, beim klassischen, sehr belastet? Tatsächlich nicht, wenn man es richtig macht, da die Gelenke wirklich nicht benutzt werden, sondern die Muskulatur. Ich sag mal eine einfache Kniebeuge. Im Fitnessstudio wird hier erstmal angeleitet, wir beugen die Knie. Im Ballett wird das aber nicht klassisch über die Knie gezogen, sondern über die Außenrotatoren, heißt also über die Hüftmuskulatur und Oberschenkelmuskulatur. Wenn man diese richtig anspannt und zu einem bestimmten Punkt bringt, beugen sich die Knie automatisch und dadurch wird die Kniegelenke entlastet und es wird nur noch über die Oberschenkelmuskulatur gehalten. Nun hat Ballett ja auch viel mit der Musik zu tun. Ist das jetzt immer nur so ein eintöniges Klaviergeklimper, was Sie dann da zu Gehör bringen? Ich versuche tatsächlich, meine Musik ein bisschen zu variieren. Ich benutze meistens an der Stange eine sehr klassische Musik, natürlich aber auch moderne Musik und diese einfach nur klassischifiziert. Heißt also Musik aus dem Pop-Design und dann einfach auf Klavier umspielen. Was ist so insgesamt die Zielsetzung des Workshops? Der Kurs richtet sich danach, dass das Körpergefühl besser wird, dass der Rücken sich ein bisschen entspannen kann manchmal auch, dass kleine Probleme wie Muskelschwäche, solche Sachen, einfach behoben werden können. Welche Voraussetzungen muss man denn mitbringen, wenn man an diesem Kurs teilnehmen möchte? Spaß am Tanzen. Mehr braucht es nicht. Das heißt, egal, ob man jetzt ein bisschen dünner oder dicker oder älter ist, das macht nichts? Meine älteste Schülerin in diesem Kurs ist 72. Ich glaube, am Alter sollte es nicht hapern. Man soll es einfach ausprobieren. Also natürlich, manchmal hat man anfangs Schwierigkeiten, aber nach 2-3 Wochen löst sich das meistens. Es hat nichts mit dem Gewicht zu tun, sondern wirklich mit der Freude im Herzen. Okay. Und es gibt gleich noch mehr Informationen über den Workshop Klassisches Ballett im Werkhaus Krefeld. Auf Seite 67 der aktuellen Werkhaus-Programmbroschüre, da ist er ganz genau beschrieben, der Workshop Klassisches Ballett mit der Dozentin Lisa Monique Moen. Radio Kufa Redaktionsmitglied Gabriele Krämer hat im Selbstversuch festgestellt, dass klassisches Ballett schon eine gewisse körperliche Fitness voraussetzt. Und natürlich die passende Kleidung. Sind das die berühmten Schuhe mit den steifen Plättchen vorne an den Zehen? Nein, um Gottes Willen. Zum ersten Outfit gehört erst einmal lockere Bekleidung. Also zum Beispiel eine Jogginghose oder eine Leggings, ein T-Shirt oder ein etwas weiterer Pullover. Das, was natürlich der Jahreszeit angesprochen ist. Beim ersten Mal reichen eigentlich auch Turnschläppchen oder Stoppersocken oder ganz normale Socken. Später kann man natürlich auch sich immer noch das richtige Ballettoutfit zueignen. Spitzenschuhe kommen in diesem Kurs gar nicht in Verwendung. Ist der Kurs jetzt eigentlich nur für Frauen? Denn ich habe bislang nur Frauen gesehen. Nein, der Kurs richtet sich natürlich auch an Männer, sowie auch an Frauen und Männer unter 50. 50 ist nur eine Zahl, mehr nicht. Aber offensichtlich ist die Begeisterung bei den Männern für das klassische Ballett nicht so vorhanden. Es kommt drauf an. Bei den Jüngeren ist es meistens noch da. Ich habe zum Beispiel 3 Jungs im Unterricht. Das verliert sich meistens in der Pubertät und dann kommt es meistens wieder im Erwachsenenalter. Wer als Kind angefangen hat, der macht meistens als Erwachsener weiter. Als Erwachsener gibt es immer diese Hürde so, das sind ja Mädchen oder das sind Frauen. Und ich weiß nicht, ich würde mich da vielleicht albern machen und der Freundeskreis spielt da natürlich auch eine große Rolle. Daher kommt dann auch ganz schnell mal diese Furcht, sich nicht zu trauen mitzumachen. Diese Furcht einfach mal sein lassen, wer Spaß am Tanzen hat, soll kommen. Und ich vermute, der Muskelkater ist für beide Geschlechter anschließend auch der gleiche. Ja, für Männer manchmal ein bisschen mehr tatsächlich, aber das liegt an der Hüfte. Also da können die Männer nichts zu. Ihre Hüfte ist einfach ein bisschen enger gestaltet als die von den Damen. Heißt also, wenn wir in die Außenrotatoren gehen, also in die Auswärtsdrehung gehen, kann das manchmal ein bisschen mehr im Popo ziepsen, aber es ist noch keiner dran gestorben. Dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg. Werden Sie die Kurse immer fortlaufend weiterführen? Kann man da noch dann auch im nächsten Semester einsteigen? Ja, der Kurs läuft die ganze Zeit durch, immer vierteljährig sozusagen. Heißt also, wir haben jetzt einen Kurs, der bis zu den Osterferien geht und danach nochmal von den Osterferien zu den Sommerferien. Und im nächsten Semester wäre dann von den Sommerferien zum Herbstferien und von den Herbstferien zu Weihnachten. Jederzeit reinkommen, vorbeischnuppern, auch wenn es mal zeitlich nicht klappt, ein Semester lang ist es nicht schlimm, man kann jederzeit wieder einsteigen. Ich bedanke mich bei meinen tanzbegeisterten Damen, der Dozentin Lisa Monique Moen und natürlich auch bei meiner Kollegin Gabriele Krämer. Und wenn Sie mehr wissen wollen über diesen Workshop im Werkhaus, aber auch über die anderen Angebote dort, das gibt's natürlich alles im Internet unter der Adresse www.werkhaus-krefeld.de. Du führst dein Leben ohne Sorgen, 24 Stunden, 7 Tage nichts gefunden, was du heute kannst besorgen, das schiebst du ganz entspannt auf morgen. Ich hab ne Weile gebraucht, um zu verstehen, dass die Zeit reif ist, um jetzt zu gehen. Ich wünsch dir noch ein richtig geiles Leben, denn wie du dich veränderst, will ich mir nicht geben. Ich wünsch dir noch ein geiles Leben, mit knallharten Champagnerfäden, mit fein viel Geld, dicken Willen und Sonnenbrillen. Ich seh doch ganz genau, dass du eigentlich was anderes willst. Ich wünsch dir noch ein geiles Leben, ab jetzt wird es mir besser gehen. Vergiss den Fame, all die Willen und die Sonnenbrillen. Ich fühl jetzt ganz genau, dass ich das zu meinem Glück nicht brauch. Du führst ein Leben ohne Limit, 56 Wochen, alle Gläser sind zerbrochen, zwischen denen du nichts findest, merkst du nicht, dass auch du langsam verschwindest? Ich hab ne Weile gebraucht, um zu verstehen, es geht nicht darum, was andere in dir sehen. Ich wünsch dir noch ein richtig geiles Leben, denn wie du dich veränderst, will ich nicht erleben. Ich wünsch dir noch ein geiles Leben, mit knallharten Champagnerfäden, mit fein viel Geld, dicken Willen. Ich seh doch ganz genau, dass du eigentlich was anderes willst. Ich wünsch dir noch wird die Zeit meines Lebens und niemand ist mehr dagegen. Das hab ich für mich erkannt und deine Pille hab ich endlich verbrannt. Leben. Mit knallharten Champagnerfeten, mit Fame, viel Geld, dicken Villen und Sonnenbrillen. Ich sehe doch ganz genau, dass du eigentlich was anderes willst. Wir werden auch 2018 die Tradition fortsetzen, dass in jeder Ausgabe des Magazins 55 Plus drei Themen ganz besonders beleuchtet werden. Wir schauen in der dritten Abteilung in der heutigen Ausgabe zurück auf Weihnachten. Und da ganz explizit auf den 30. besonderen Weihnachtsmarkt. Der fand statt am 9. Dezember und mehrere 10.000 Menschen ließen sich an diesem einen Samstag von dem besonderen Flair dieses besonderen Weihnachtsmarktes einfangen. Die Krefelder wissen das. Der besondere Weihnachtsmarkt ist wohl die größte Ansammlung von Ehrenamtlern am Niederrhein und sehr wahrscheinlich noch weit darüber hinaus. Aus Anlass des 30. besonderen Weihnachtsmarktes gab es auch eine besondere Aktion der Organisatoren und Teilnehmer an diesem traditionellen Weihnachtsmarkt der Hilfe. Die trug den Titel »Heiße Herzen, kühle Schränke«. Sonja Borkow, die zieht für uns und für Sie Bilanz. Bei mir ist Bärbel Mosch von der Caritas und wir sprechen heute über die Aktion vom besonderen Weihnachtsmarkt, die es dort ja gab, weil der besondere Weihnachtsmarkt 30 Jahre alt geworden ist, gab es die Idee, dort etwas zu tun, auch für Menschen noch rund um den Jahreswechsel und zu Weihnachten, die sich nicht so ein schönes Festtagsmahl leisten können, um sie zu unterstützen. Dazu wurden Gelder gesammelt und es ist auch eine nette Summe zusammengekommen. Und Frau Mosch, was haben Sie gemacht in der Zwischenzeit? Also wir haben erstmal mit Hilfe unserer Zusteller herausgefunden, welche Essensteilnehmer von uns überhaupt in Frage kommen, die vielleicht auf diese Hilfe angewiesen sind. Da haben wir festgestellt, dass es also doch eine ganze Menge ist hier in Krefeld, dass es auch immer mehr wird. Und wir haben nachher wirklich 10 Tüten à 30 Euro kaufen können. Wir sind in den Supermärkten gegangen, haben versucht, Lebensmittel zu finden, die auch ein bisschen haltbarer sind, die nicht gleich verderben. Auch mal so Kleinigkeiten wie Pralinen dazu, was sich diese Menschen überhaupt nicht gönnen können. Und die Zusteller haben dann diese Tüten verteilt. Wir haben dieses einen Tag vor Heiligabend gemacht. Es war also eine unbeschreibliche Freude. Also ein Zusteller, der teilte nur mit einem älteren Herr, sind einfach die Tränen nur aus den Augen geschossen. Und es war einfach nur undankbare Freude. Vielen Dank nochmal dafür. Das ist ja wunderbar, dass diese Aktion so gut angekommen ist. Sie sagten bereits, Sie haben Lebensmittel ausgewählt, mit denen die Menschen dann noch längere Zeit etwas machen können, selber kochen können, oder worauf haben Sie da geachtet? Also viele Teilnehmer sind ja fast nicht mehr in der Lage, überhaupt selber zu kochen. Deswegen haben wir jetzt nicht angefangen, Mehl oder Zucker sowas zu nehmen, sondern dass wir Tee, wir haben Kaffee genommen, wir haben Pralinen genommen, wir haben auch mal eine Tütensuppe genommen, die man dazu nehmen kann. All solche diverse Sachen, die haben wir dazu genommen. Ein Orangensaft, den man sich sonst auch nicht immer gönnt, ne? Und so kam wirklich eine gut gefüllte Tüte raus. Es war auch frisches Obst dabei, was für unsere Seite auch mal ganz wichtig war. Also war wirklich, Schlemmersachen waren mal dabei. Alles solche Sachen, die sich diese Mitmenschen selber nie kaufen würden. Dann würde ich sagen, ist die Aktion rundum gut gelungen vom besonderen Weihnachtsmarkt. Vielen Dank. Da kann man sich nur wundern. In Berlin, da dauert es ewig, so eine GroKo zusammenzuschmieden. Und hier in Krefeld, da geht das ratzfatz mit der großen Koalition der Hilfe zwischen den Organisatoren und Teilnehmern beim besonderen Weihnachtsmarkt und der Caritas in Krefeld. Close my eyes on your fairground smile. Wir sprachen vorhin schon über die Aktion Heiße Herzen, kühle Schränke. Initiiert wurde sie von den Organisatoren, aber auch von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des 30. besonderen Weihnachtsmarktes. Es kam eine Menge Geld zusammen. Das wurde der Caritas Krefeld zu treuen Händen übergeben und die haben dafür gesorgt, dass ca. 30 Seniorinnen und Senioren zu Weihnachten endlich mal wieder einen vollen Kühlschrank ihr eigen nennen konnten. Dafür erstmal vielen Dank. Aber die Aktion, Heiße Herzen, kühle Schränke, die ging noch weiter. Wie jetzt Redaktionsmitglied Sonja Borkow feststellt. Bei mir ist Sandy Schilling, er ist vom Quartiersprojekt Südliche Innenstadt in Krefeld und hat auch dazu beigetragen, dass die Gelder, die beim besonderen Weihnachtsmarkt gesammelt wurden, für bedürftige Menschen, Senioren in Krefeld auch an die richtigen Personen gekommen sind. Sie waren schon einmal einkaufen mit einem kleinen Kreis. Wie war das? Direkt neben dem Treffpunkt im Hansa-Zentrum gibt es ja den Discounter und wir haben uns dazu entschlossen, dort gemeinsam einkaufen zu gehen und es war ein sehr schönes Erlebnis. Es hat sehr viel Spaß gemacht, die Leute haben sich unheimlich gefreut und es war eine ganz nette, schöne Begebenheit und gerade mit auch mit der Begleitung und jedem da ein kleines Kuvert zu überreichen mit dem Betrag dann zum Einkaufen, das war sehr schön. Was haben die Menschen sich so ausgesucht? Eigentlich größtenteils wirklich Sachen für den täglichen Bedarf. Es gab unter anderem einen Herrn älterer, der jeden Tag frisch kocht und dann aber auch wirklich darauf achtet, dass er komplett die Lebensmittel aus Sonderangeboten zusammenkauft. Und das war dann nicht anders. Und es gab aber auch eine ältere Dame, die tatsächlich eine kleine Schachtel Pralinen gekauft hat, damit sie eben jemanden auch mal ein Dankeschön sagen kann. Wie viele Personen sind das, mit denen Sie da jetzt einkaufen gehen? Das sind jeweils immer Gruppen von 5, 6 Leuten im Prinzip und wir machen das so 4-mal, sodass wir dann auf 20 Personen ungefähr kommen. Wie kennen Sie diese Personen? Wie haben Sie die gefunden? Zum Teil kommen die älteren Damen und Herren tatsächlich aus dem Nachbarschaftstreff, wo wir eben wissen, dass das denen gut tut und dass sie das gut gebrauchen können. Und wir haben aber tatsächlich auch ein Stück weit bei unseren Partnern hier im Sozialraum auch nachgefragt, wo sind Leute, die im Prinzip am Existenzminimum leben und die das eben gut gebrauchen können, so ein Einkauf. Wie haben die anderen Kunden oder der Discounter, das Personal da reagiert auf diese Idee, auf diese Aktion? Wir haben uns am Anfang überlegt, wie wir das machen können und auch in Kooperation mit dem Geschäftsführer da unten von dem Discounter. Und es gab auch ein tolles Angebot eigentlich vorab, dass man da tatsächlich eine Einkaufsliste erstellen kann und dann eben, die hätten das die Tüten gepackt. Wir haben uns aber bewusst entschieden, gemeinsam mit den Leuten dann auch loszugehen, ein bisschen mit denen zu quatschen und das dann eben so zu organisieren. Und dadurch, dass es eben nur eine kleinere Gruppe war, ist es eigentlich gar nicht so großartig aufgefallen in dem großen Laufen. Betrieb. So dass Sie also das verbunden haben, den Einkauf quasi auch mit kleinen Aktionen und einem kleinen Austausch, sodass das für die Menschen auch noch ein besonderer Termin, ein besonderer Tag war, würde ich sagen. Ja, ganz genau. Wir haben uns vorher noch ein bisschen unterhalten und haben uns auch nachher noch ein bisschen ausgeruht vom Einkaufen. Und für einige Leute war es tatsächlich auch was Neues, da in diesem Ladenlokal zu sein. Und vielleicht kommt der ein oder andere auch nochmal vorbei auf eine Tasse Kaffee oder zu einem der vielen Angebote, die wir haben. Und haben da eben in dem Ladenlokal das auch nett ausklingen lassen. Ja, dann ist doch die Aktion des besonderen Weihnachtsmarktes zum 30-jährigen Bestehen hier auf fruchtbaren Boden gefallen und die Leute werden sich bestimmt gerne noch daran erinnern. Nur damit Sie es schon einmal gehört haben, der besondere Weihnachtsmarkt Nummer 31 im Jahre 2018 hat natürlich schon ein Datum, nämlich der 8. Dezember. Radio Kufa. 55 plus. Die Sendung für junge Alte und alte Junge. Lokales, Kultur und Sport. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Am 24. Januar heißt es für Fans zeitloser Rockmusik, Pflichttermin in der KUFA. Wishbone Ash. Die britischen Kultrocker machen einen Abstecher nach Krefeld. Nach mehr als 40 Jahren immer noch nicht reif für den Ruhestand, Blues und Rock vom Feinsten. Dazu gibt's von Radio KUFA am 18. Januar ein Special. Reinhören lohnt sich und hingehen sowieso. Am 24. Januar in der KUFA in Krefeld. Wishbone Ash. Mehr Infos unter kulturfabrik-krefeld.de. Ich habe noch einen Pflichttermin, nämlich die nächste Ausgabe Ihres Magazins 55 Plus hier auf Ihrer und meiner Lieblingswelle. Die kommt am 19. Februar wieder nach den 20 Uhr Nachrichten. Und denken Sie daran, wenn Sie kompakt wissen möchten, was in Sachen Hilfe alles möglich ist, dann einfach ins Internet gehen unter www.caritas-krefeld.de. Caritas ist ein Stichwort. Rosenmontag feiern im Schatten der Caritas auf der Hansastraße. Da zieht nämlich in diesem Jahr nach langer Zeit der Rosenmontagszug in Krefeld wieder vorbei. Ich bin Rolf Rangen, macht es gut und wir sehen uns spätestens Rosenmontag. Tschüss. You took my hand, you showed me how, you promised me you'd be around. That's right. I took your words and I believed in everything you said to me. Yeah, that's right. Yeah.